بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة في بقيمة النام الله des Gnaden von des Gnädigen und Allahs Segen und Heil beim Herzlichkeit sind unser Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir haben uns beim letzten Mal unterhalten über das Thema der Hawala, diese Schuldenübertragung, und das auch vollendet. Und heute möchten wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen, und zwar Thema As-Sulh. As-Sulh bedeutet auf Deutsch Versöhnung. Und den Zusammenhang zwischen den beiden Kapiteln werde ich gleich inshallah ta'ala erläutern. Erstens einmal, das Wort Sulh kommt vom Verb Saluha oder Salaha, was so viel bedeutet, wie etwas wird Recht schaffen oder es wird in Ordnung. Und hier ist auch das damit gemeint. Eine Sache, die vorher nicht in Ordnung war, wird wieder in Ordnung gemacht, und zwar die in der Regel die Beziehung zwischen zwei Personen, zwei Gruppen, wie dem auch sei. Und sprachlich gesehen und auch religiös gesehen verstehen wir unter Sulh die Aufhebung bzw. die Beendigung von Streitigkeiten. Die Aufhebung bzw. die Beendigung von Streitigkeiten. Und das ist ein Vertrag. Ja, das ist auch ein Vertrag. Und dieser Sulh-Vertrag ist ein Vertrag, durch den wir versuchen, entweder Streitigkeiten vorzubeugen oder sie zu beenden. Eins von beiden. Und insofern kann das Sulh sowohl stattfinden, bevor überhaupt ein Streit entfacht, als auch wenn danach, auch wenn schon ein Streit entfacht ist, weil wir dadurch versuchen, ihn zu beenden. Das Thema aus Sulh, würde man sich vielleicht fragen, warum, also erstmal wollen wir die Gesetzlichkeit des Sulh beweisen. Und die Gesetzlichkeit des Sulh zu beweisen, bedeutet ja zu sagen, dass das im Sinne der islamischen Gesetzgebung ist und auch erlaubt ist. Warum sollte es nicht erlaubt sein? Weil es gibt verschiedene Formen von Sulh, verschiedene Formen der Versöhnung, und bei manchen dieser Formen sind sich die Ulama einig und beim anderen weniger, weil sie ein gewisses Unrecht beinhalten. Und normalerweise Einigung auf Unrecht sollte eigentlich nicht erlaubt sein. Deswegen brauchen wir die gesetzliche Grundlage dafür. Und da kommen wir zu sprechen, inshallah ta'ala, nicht heute, aber inshallah beim nächsten Mal. Nur so viel vorneweg, dass eben wir die gesetzliche Grundlage dafür brauchen. Auf jeden Fall, der Sulh lässt sich natürlich beweisen durch den Koran, durch die Sunna und auch durch den Ijma' im Großen und Ganzen. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim in Surah Al-Anfal, in der ersten Ayah, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Das heißt so viel übersetzt wie: Nehmt euch vor Allah in Acht und stiftet Frieden untereinander. Oder versöhnt euch, oder wie auch immer man das sagen darf. Und das ist eine Grundlage. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Wort Sulh verwendet in Bezug auf die Ayat al-Anfal ist gekommen, weil man sich stritt nach der Schlacht von Badr, wie die Güter aufgeteilt werden sollen, weil manche haben bei dieser berühmten Schlacht mitgekämpft und andere nicht, und andere sind in Medina zurückgeblieben, und so war man sich uneinig. Jeder sagte, dass wir hätten ja gar nicht gegen die Qurayshiten gewinnen können, wenn wir nicht gewesen wären. Und die anderen sagten, ihr hättet nicht gewinnen können, wenn wir nicht gewesen wären. Ja, weil jeder. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah abgesandt und erstmal sie dazu aufgefordert, untereinander Frieden zu stiften. Und erst, ich glaube, 40 Ayat später hat er dann gesagt, wie sie letztendlich damit umgehen sollen. Ja. Aber auch in Bezug auf Ehepartner finden wir in den Aufrufen Koran Karim zu Frieden, zur Versöhnung. Und zwar in Surah 428, also Surah An-Nisa, Vers 128. Dort heißt es auf Deutsch direkt übersetzt: Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Widersetzlichkeit oder Meidung befürchtet, so ist es keine Sünde für sie beide, Sulh zu machen. Ja, auf Arabisch ein Yusliha oder ein Yassalaha. Das heißt, dass sie eben miteinander beide Sulh machen, heißt es. Auch das arabische Verb oder Wort, besser gesagt, beinhaltet gegenseitige Versöhnung. Denn Allah sagte, وَالصُلْحُ خَيِّرْ, denn friedlicher Sulh ist gut oder, man kann auch übersetzen, ist besser. Ist besser. Ja? Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas als gut bezeichnet, dann wissen wir, dass er es mag und dass er es liebt. Und die Leute, die auch etwas damit zu tun haben. Oder könnt auch übersetzen, وَالصُلْحُ خَيِّرْ, Sulh ist Gutes. Sulh ist etwas Gutes. Und wenn es etwas Gutes ist, dann ist es auch etwas Gutes im Diesseits und auch etwas Gutes im Jenseits. Und Allah Azza wa Jal hat uns auch mitgeteilt, dass er die Friedensstifter und Versöhner unterstützt. Dass er auf ihrer Seite ist. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala in Surah Nummer 4, auch wieder Surah Al-Nisa 35, wo es auch wieder um Ehestreit geht. Sinngemäß übersetzt, und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Wenn sie beide Sulh wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Oder man könnte auch übersetzen, يُوَفِّقِ اللَّهُ, dann Allah wird dafür sorgen, dass sie auch zu diesem Sulh kommen, ja. Oder dass die sinngemäß gemeint, oder zum Beispiel, oder Allah wird ihnen dann Erfolg verleihen, dass es auch funktionieren wird, ja, dieser Sulh. Tamam, die Friedensstifter werden für ihre Geduld zweifellos belohnt. Jeder, der schon mal versucht hat, zwischen zwei Streithähnen zu versöhnen, weiß, dass man manchmal dann auch selbst mit reingezogen wird in den Streit und man viel aushalten muss. Wird einem vielleicht vorgeworfen, dass man parteiisch ist, wird einem vorgeworfen, dass man einen nicht richtig verstanden hat, wird einem vorgeworfen, dass man zu voreilig ist, wird einem vorgeworfen, dass man sich nicht genug Zeit genommen hat und so weiter und so fort. Also es gibt viele Vorwürfe, die sind mehr oder weniger, wie man sagt auf Deutsch, vorprogrammiert, aber das ist auch, deswegen kriegst du auch den Lohn. Den Lohn kriegst du, weil du Sachen aushältst. Wenn Sulh Spaß machen würde, dann würde es ja jeder machen. Okay? Und deswegen sage ich, bei vielen, vielen Sachen, die für die Belohnung ausgesetzt wird, die sind anstrengend, ja, für die meisten Leute zumindest. Und wenn das alles immer so einfach wäre und mit Spaß verbunden wäre, dann gäbe es ja keinen Unterschied mehr zwischen den Menschen, weil dann würde es ja quasi jeder machen. Tamam. Ebenso Allah subhanahu wa ta'ala sagte, oder bezeugt, dass die Sitzungen, in denen Sulh gemacht wird, zu den besten Sitzungen überhaupt gehören. Und zwar auch wieder Surah An-Nisa, Surah Nummer 4, diesmal Vers 114. Nichts Gutes ist in vielen ihrer vertraulichen Gespräche, außer derer, die Almosen, Rechtes oder Sulh unter den Menschen befehlen. Und wer dies im Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden wir großartigen Lohn geben. Also wer dies tut, das heißt, den Leuten, die Leute aufruft zum Almosen geben, die Leute aufruft zu Gutem allgemein, die Leute aufruft zu Sulh speziell, wer das tut für Allah subhanahu wa ta'ala, er wird einen großartigen Lohn bei Allah erhalten. Und wenn Allah großartig sagt, dann ist es wirklich großartig im wahrsten Sinne des Wortes. Also nur eine Frage deines Iman, inwiefern du an solche Sachen glaubst. Und jeder nimmt den Anteil an diesem Lohn, wie viel er nehmen möchte. Die Bedingung ist ganz klar, hat Allah ganz eindeutig gesagt. Er sagte, wer dies im Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut. Und hier sehen wir, Sulh und solche Sachen sind eine Angelegenheit, für die man keinen Lohn erwarten darf in diesem Leben. Und das sind Sachen, die sich auf das Jenseits beziehen. Die Friedensstifter, As-Sulaha, die sind Menschen, die von anderen allgemein geliebt werden. Und sie sind diejenigen, für die die Menschen auch beten, nachdem sie schon verstorben sind. Und so wird man etwas noch haben, auch nachdem man in sein Grab gekommen ist. Und Frieden zu stiften, As-Sulh, ist ein Zeichen des Iman. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Sinngemäß übersetzt, die Gläubigen sind doch Geschwister. So stiftet Sulh zwischen euren Brüdern. Und diese Aya ist in Surat al-Hujurat, Surah 49, Vers 10. Und auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist auf die Gesetzlichkeit des Sulh hin. Und zwar berichtet uns Amr ibn Auf al-Muzani radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, As-Sulhu ja'izun bayna al-Muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Sulh ist zwischen den Muslimen erlaubt. Bis auf Sulh, die etwas Erlaubtes verbieten oder etwas Verbotenes erlauben. Das ist dieser Hadith, die Grundlage natürlich was unseres Kapitels. Das ist eine Aussage des Propheten a.s. Gleichzeitig hat er den Sulh selbst umgesetzt a.s. Und wenn wir uns die folgende Überlieferung anschauen, sehen wir, dass er sich die Zeit dafür genommen hat, auf Kosten anderer guten Taten zum Teil, weil eben das Vorrang hatte. Bricht uns Sahal ibn Sa'd radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu dem Stamm Banu Amr ibn Auf ging, um zwischen ihnen Frieden zu stiften. Dann traf die Gebetszeit ein und der Muadzin ging zu Abu Bakr radiallahu anhu und sagte, betest du vor, sodass ich die Iqama ausrufen kann? Er sagte ja, radiallahu anhu. Abu Bakr begann dann zu beten und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam dazu. Das heißt, er stoß zum Gebet hinzu, während die Leute schon beteten, und lief durch die Reihen, bis er sich in die erste Reihe reihte. Da klatschten die Leute, aber Abu Bakr wandte sich im Gebet nie um. Als die Leute noch mehr klatschten, wandte sich Abu Bakr um und sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dieser gab ihm ein Zeichen, an seiner Stelle zu bleiben. Daraufhin hob Abu Bakr seine Hände und lobte Allah, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm dies anordnete. Yani, was für eine Ehre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt, bete weiter, wie du bereits betest. Ja? Das ist eine, yani, und dass du der Imam bist im Salah für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was kann man sich Ehrenvolleres in diesem Leben vorstellen? Und das ist auch eines der kleinen Hinweise darauf, dass unser Prophet a.s. mit Abu Bakr radiallahu anhu als Imam für die Muslime zufrieden war. Richtig? Und besonders zeigte sich das am Ende seines Lebens. Man sagte ihm, lass doch lieber Umar vorbeten und andere, und hat alles abgelehnt. Er wollte, dass Abu Bakr radiallahu ta'ala vorbeten. Daraufhin hob Abu Bakr seine Hände und lobte Allah, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm dies anordnete. Doch dann ging er zurück. Und das heißt, er widersetzte sich der Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis er sich in die Reihe gestellt hatte. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging nach vorne, das heißt, um als Imam weiter zu beten. Als er sallallahu alaihi wasallam mit dem Gebet fertig war, sagte er, O Abu Bakr, was hat dich davon abgehalten, dort zu bleiben, als ich es dir anordnete? Da sagte Abu Bakr radiallahu anhu, es steht Ibn Abi Quhafa nicht zu, vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu beten. Und der Prophet alaihi wasallam hat darauf nicht reagiert. Und wie nennt man das, wenn der Prophet alaihi wasallam etwas stillschweigend hinnimmt? Nennen wir im Fiqh Iqrar. Das bedeutet, Abu Bakr radiallahu anhu hat richtig gehandelt. Und daraus schließen wir auch, dass der Prophet alaihi wasallam seine Anordnung nicht verpflichtend meintete, ja, sondern es war eben eine empfehlende Anordnung. Und Al-Adab hat eben hier Vorrang. Da sagte dann der Prophet a.s., warum habe ich euch so viel klatschen sehen? Wenn im Gebet etwas passiert, soll man Allah lobpreisen, denn wenn man lobpreist, wenden sich die Leute einem zu. Das Klatschen ist nur für die Frauen. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass der Prophet a.s. aufgrund des Sulh dem Gemeinschaftsgebet nicht von Anfang an hinzugestoßen ist und es nicht geleitet hat, sondern er hat eben es später erst hinzugestoßen, weil das eben die Situation wichtiger ist. Und ihr wisst, dass natürlich Sulh ist immer unterschiedlich. Es gibt Sulh, den kann man hinausschieben, kann man sagen, mach das nach dem Gebet. Es gibt aber auch Arten von Sulh, durch die ein Gemetzel entstehen kann und die wenn das hinausgezogen wird oder gezögert wird und die durch das Blut vergossen werden kann. Und deswegen gibt es Arten von Sulh, die man nicht hinausschieben oder Situationen, bei denen man den Sulh nicht hinausschieben darf oder sollte. Deswegen, aufgrund der vorangegangenen Beweise, sind die Gelehrten sich im Großen und Ganzen darüber einig, dass Sulh-Verträge islamisch erlaubt sind. Und es gibt nur ein paar Situationen, wo man sich unterschiedlicher Ansicht ist, und das werden wir uns inshallah ta'ala anschauen. طيب, Sulh. Welche Art von Sulh reden wir überhaupt in diesem Kapitel? Denn wenn wir ein bisschen genauer hinschauen in den islamischen Fiqh, sehen wir, dass es verschiedene Arten von Sulh gibt, beziehungsweise über das Thema wird in verschiedenen Kapiteln gesprochen. Uns interessiert aber eine ganz bestimmte Art, deswegen, was meinen wir nicht? Zum Beispiel, es gibt Sulh zwischen der muslimischen Gemeinschaft und den Nichtmuslimen. Diese Form von Sulh nennen wir per Definition meistens nicht Sulh, sondern das eher Hudna, und damit meint man Waffenstillstand, und das besprechen die Fiqh-Gelehrten im Kapitel über den Dschihad und nicht im Kapitel über As-Sulh, wo wir jetzt gerade sind. Ebenso gibt es Sulh zwischen den Muslimen untereinander, wobei die einen dem rechtmäßigen Führer folgen und die andere Gemeinschaft sich abspalten will von der Gemeinschaft der Muslime. Und das ist auch ein Kapitel für sich, und das nennt man auf Arabisch Al-Burah. Al-Burah sind eben diejenigen, die Muslime, die gegen den rechtmäßigen Führer vorgehen. Und diese Form von Sulh meinen wir hier auch nicht. Das heißt, das ist auch ein Thema für sich. Und dann gibt es noch den Sulh zwischen Ehepartnern, der auch im Koran angesprochen ist, der für uns als Gesetzesgrundlage ausreicht, um zu sagen, dass es erlaubt ist. Aber das ist nicht, wovon wir hier sprechen. Also wir sprechen auch nicht hier zwischen Ehepartnern. Und es gibt auch eine Art von Sulh in Bezug auf Körperverletzungen. Ja, wenn es Menschen aufeinander losgehen, Gott bewahre, und dann kommt es zu Verletzungen und solche Sachen. Und dafür gibt es auch ein eigenes Kapitel, heißt Al-Qisas. Al-Qisas ist die Wiedervergeltung. Das hat auch mit unserem Thema hier nichts zu tun. Das heißt also, wir reden hier eher von Versöhnungen hinsichtlich materieller Gegenstände, wie zum Beispiel Häuser, Grundstücke, also egal ob es, oder auch Immobilien, also nicht nur Immobilien, sondern auch das Gegenstück dazu. Jetzt zur Frage, warum wird das Thema As-Sulh an dieser Stelle besprochen, weil wir zuvor über Hawala gesprochen haben, und bei der Hawala kommt es auch zu einer Art Versöhnung. Warum? Weil jemand seine Schulden beglichen bekommt. Und wenn Schulden beglichen werden, ist das eine Form der Versöhnung oder zumindest eine Vorbeugung vor etwaigem Streit. Insofern ist es hier angebracht, über As-Sulh an dieser Stelle zu sprechen. Wer macht den Sulh? Den Sulh, jeder, der natürlich die Fähigkeiten hat, sage ich mal, unter Menschen Frieden zu stiften und sich auskennt und weiß, was Recht ist und was Unrecht ist und was zu sagen hat unter den Leuten und so weiter. Sulh ist keine Sache, die jetzt nur eine bestimmte Person machen kann oder darf. Aber sicherlich gibt es dafür Voraussetzungen, über die wir gleich sprechen werden, inshallah ta'ala. Aber eine Person, die hin und wieder auch zu Sulh greifen darf, auch wenn es nicht ihr eigentlicher Job ist, das ist der Richter. Warum nicht der Richter? Weil der Richter, seine Aufgabe ist es eigentlich zu urteilen, wer im Recht ist. Seine Aufgabe ist die Rechtsprechung. Seine Aufgabe ist es zu urteilen, wem das Recht zusteht und wer im Unrecht ist, wenn zwei sich streiten. Das ist seine. Auf Sulh kann der Richter manchmal zurückgreifen, wenn er sieht, dass wenn er zum Beispiel sieht, dass die Angelegenheit viel zu kompliziert ist. Und subhanallah al-azim, der Mensch hat auch seine Grenzen und kommt irgendwann mal an seine Grenzen. Und wenn er merkt, auch wenn er ein erfahrener Richter ist, will Allah subhanahu wa ta'ala manchmal dem Menschen zeigen, dass er nicht den Durchblick hat bis ins letzte Detail. Gerade wenn es komplizierte Fälle sind und Sachen sind, die sich über Jahre oder Generationen zusammen aufgebaut haben, dann kann es manchmal sein, dass der Richter einen Versöhnungsvorschlag macht. Aber das ist nicht, das darf nicht die Regel sein. Warum? Weil wenn ein Richter zu Sulh greift, dann verliert er zu oft zu Sulh greift, dann verliert er sein Ansehen unter den Menschen und auch das Vertrauen der Menschen. Denn die Menschen kommen nicht zum Richter, um sich zu versöhnen, sondern die Leute kommen zum Richter, um ihr Recht einzufordern. Und deswegen muss man auch immer unterscheiden, als Richter oder eine Person, die den Richter manchmal ersetzt, Al-Hakam, ja, manchmal gibt es den sogenannten Schiedsrichter, der einen Richter ersetzt. Ist auch wie eine Art Richter, aber eben nicht dasselbe. Oder manchmal auch kommen die Leute zum Imam einer Moschee und möchten, dass er zwischen den Leuten urteilt. Und hier muss man unterscheiden, kommen die Leute zu dir, damit sie wissen, wer im Recht ist, dann urteile, wer im Recht ist. Oder kommen die Leute zu dir, damit du Fürsprache einlegst, damit du ein gutes Wort einlegst, damit du versöhnend eingreifst. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn jemand zu dir kommt und möchte wissen, wie eine Frau, die zum Beispiel kommt und möchte ihr Recht haben von ihrem Ehemann, weil sie meinetwegen nicht versorgt wird oder ähnliches, dann ist es eben ein Problem, wenn dann derjenige versöhnend wirkt. Ja, weil sie kommt, um ihr Recht zu verlangen, und sie kommt nicht zur Versöhnung. Das kann man machen, aber muss man eben aufpassen, wie gesagt, weil sonst verliert man das Vertrauen der Leute. Weil dann, warum soll sie sich an dich noch dann wenden? In einem Brief von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu an Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala anhu forderte er ihn unter anderem zum Sulh auf. Abu Musa al-Ash'ari war im Jemen und er war in Kufa als Richter für Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Und diese Tatsache ist auch für uns ein Beweis, der die Gesetzlichkeit des Sulh noch stärkt und dass auch der Richter dazu, wie gesagt, greifen darf, wenn er sieht, dass zum Beispiel, wie gesagt, der Konflikt zu komplex ist. Oder manchmal kann es auch sein, dass der Richter befürchtet, wenn er ein Urteil fällt, dass das gefällte Urteil noch viel größere und schlimmere und gravierende Konsequenzen haben wird und dass er deswegen abwägt und deswegen zur Versöhnung aufruft. Ansonsten, Sulh ist eine Aufgabe der angesehenen Menschen unter der Gesellschaft, eine Aufgabe der Gelehrten, eine Aufgabe der Scharia-Studenten, ist eine Aufgabe der Stammesführer in Ländern, die in Sippen und Stämmen leben, und wie gesagt, eine Aufgabe der angesehenen Menschen, dass sie sich eben einmischen. Und dieses sich einmischen ist immer anstrengender, als zu sagen, ich bleibe von einem Konflikt fern und möchte damit nichts zu tun haben, möchte am liebsten auf dem Land leben, mit niemandem was zu tun haben. Das ist natürlich immer einfacher, aber sich einzumischen ist anstrengender und deswegen darf man auch dementsprechend mehr Belohnung erwarten. Worauf gilt es beim Sulh zu achten? Erstens auf den Ikhlas. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wie gesagt, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Und wer dies in Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden wir großartigen Lohn geben. Stress, Ärger, Anstrengung, all dies wird in die Waagschale seiner guten Taten gelegt und Allah subhanahu wa ta'ala hilft ihm, wie wir gesagt haben, يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Allah wird sie miteinander in Einklang bringen. Das heißt, gemeint ist die beiden Schiedsrichter aus den beiden Familien im Falle des Ehestreites. Die Gefahr ist groß, dass man als Muslih, dass der Schlichter von den Leuten gelobt und deswegen den Ikhlas verliert. Und deswegen ist man vorsichtig, oder dass man auch sehr leicht zu einer Partei neigt, eher als zu einer anderen. All das ist natürlich ein Problem. Auch Nationalismus kann eine Rolle spielen, wenn man dadurch wird man vielleicht parteiisch, und all diese Sachen warnt man davor, damit man eben nicht diesen Sachen verfällt und vorher eben schon darauf hingewiesen wird. Dann ganz wichtig, dass man den Konflikt durch und durch kennt. Das ist schon mindestens deswegen der Fall, weil wenn du zugunsten einer Person urteilst und man dir vorwirft, dass du den Fall gar nicht richtig verstanden hast, dann wird dein Versuch von Sulh keinen guten Anklang oder gar keinen Anklang finden. Und Sulh ist ja auch wie eine Art Urteil. Und deswegen muss man beide Parteien richtig angehört haben. Und kommt eine Person zu dir und sagt, guck mal, mein Auge, das ist ausgestochen worden. Der so und so hat das gemacht. Dann sollst du nicht voreilig sein, weil es kann sein, die andere Person, wenn sie kommt, hat sie beide Augen ausgestochen bekommen. Und wichtig ist, dass man beide Parteien anhört und dass man beiden die Zeit gibt, nacheinander. Man beginnt natürlich erstmal mit demjenigen, der ein Recht fordert, ne? Der sogenannte Mudda'i. Und dass man ihn anhört und dass man ihn möglichst nicht unterbricht, es sei denn, man fragt zur Verdeutlichung. Und dass man ihm genügend Zeit gibt, sich zu artikulieren, und das Gleiche auch mit der Gegenseite. Und wenn man befürchtet, dass man nicht gerecht sein kann, wenn beide anwesend sind, dann kann man auch sie voneinander separieren und die einen nach den anderen erst sprechen lassen, um sie aus. Und wenn jemand viel geredet hat, wenn eine Gruppe vieles gesagt hat, dass man am Ende noch einmal zusammenfasst mit in wenigen Worten, was man verstanden hat, damit man sicher ist, dass man das auch richtig verstanden hat, so wie der Gegenüber das auch gemeint hat. Wichtig ist auch, dass man beim Sulh niemals einer Person das Gefühl gibt, dass man seinen Gegner spielt, sondern man muss ihm das Gefühl geben, dass man unparteiisch ist. Es sei denn, er redet von Unrecht, es sei denn, er begeht Unrecht. Wenn er klar Unrecht begeht, das ist eine Sache. Man kann ihn darauf hinweisen. Man kann aber auch vorher schon ihn darauf hinweisen und sagen, nimm dich vor Allah Azza wa Jalla in Acht. Pass auf, wenn du lügst und ich dir glaube und dir ein Recht zuspreche, was eigentlich deinem Glaubensbruder zusteht, so nutzt dir meine Rechtsprechung bei Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts. Und ihr wisst, dass das Urteil eines Richters in diesem Leben nichts, was haram ist, halal macht, und nichts, was halal ist, haram macht. Überhaupt nicht. Sondern es ist nur in diesem Leben, damit die Menschen eine Ordnung haben und weiterleben können. Ja? Aber wenn du das Recht deines Bruders genommen hast, auch mit einem gerichtlichen Urteil, mit einem richterlichen Urteil, das wird dir vor Allah subhanahu wa ta'ala nichts nutzen, wenn du weißt, dass du im Unrecht bist. Gerechtigkeit natürlich ist eines der wichtigsten Voraussetzungen, wenn man Urteil zwischen den Menschen versöhnen will. Und das setzt voraus, dass man nicht nur den Konflikt kennt, sondern dass man auch die Rechtsprechung kennt. Ja? Weil wie soll ich denn wissen, wer im Recht ist, wenn ich kein Wissen habe über das Recht? Denn gerecht zu sein bedeutet, gemäß dem Recht zu handeln. Und wenn ich nicht weiß, wer im Recht ist, wie soll ich dann denjenigen, der im Recht ist, auffordern, zum Sulh beizutragen? Denn was bedeutet ein Sulh letztendlich? Sulh bedeutet letztendlich, dass derjenige, der im Recht ist, von seinem Recht absieht. Oder zumindest von einem Teil seines Rechtes absieht. Und derjenige, der im Unrecht ist, und davon überzeugt ist, dass er im Recht ist, einen Teil dessen nimmt, was ihm eigentlich nicht zusteht. Aber sie einigen sich über diese Angelegenheit. Insofern ist Wissen Voraussetzung für diese Angelegenheit. Dass man gute Wortwahl, dass man eine gute Wortwahl hat, dass man niemanden bedrängt und so weiter und so fort. Also all diese Sachen sind sehr wichtig. Denn stellt euch mal folgendes Beispiel vor: Eine starke und wohlhabende Persönlichkeit tut einem Schwachen und für Waisenkinder verantwortlichen Unrecht. Ja, also du kommst jetzt als Schlichter und eine Person, die stark ist und wohlhabend ist, tut jemandem Unrecht, der schwach ist. Ja. Jetzt versöhnend was einzuwirken, bedeutet was? Bedeutet letztendlich, den Ungerechten zu Unrecht zu verhelfen. Okay? Und hier muss man aufpassen, auf welche Seite man sich stellt oder was man durch die Versöhnung überhaupt bezweckt. Ja? Wenn du jetzt hier die angesehene Person bist oder der Richter bist oder ähnliches, macht es ja keinen Sinn, in diesem Fall hier zur Versöhnung aufzurufen. Sondern Versöhnung macht Sinn, wie gesagt, wenn es zu komplex ist oder wenn man befürchtet, dass durch die gerechte Rechtsprechung mehr Nachteile zu verursachen, ja, dann macht das Sinn. Aber wenn die Sache klar ist und der Starke im Unrecht ist und der Schwache im Recht ist, dann sei wie Umar ibn Khattab, radiallahu anh, der sinngemäß gesagt hat, der Starke ist nur so lange stark, bis ich das Recht von ihm genommen habe und es dem Schwachen gegeben habe, oder wie ähnlich er es gesagt hat, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ein Arbeiter arbeitet hart für seinen Arbeitgeber und hat noch eine Abfindung von oder noch ein Gehalt von 50.000 Euro zu bekommen und hat deswegen Schulden auf sich nehmen müssen, weil er kein Gehalt bekommen hat. Und dem Arbeitgeber geht es hingegen gut und er hat die Möglichkeit, ihn auszubezahlen, macht es aber nicht. So, und jetzt sagst du dem Arbeiter, versuch mal ein bisschen auf dein Geld zu verzichten, damit es nicht zu Konflikten kommt. Warum? Du hilfst jetzt dem Starken und Ungerechten noch zu mehr Unrecht. Ja, das ist nicht Sinn und Zweck der Schlichtung. Ebenso soll man auch durch As-Sulh niemanden bedrängen. Denn der Sinn und Zweck von Sulh ist, dass die Leute zufrieden auseinandergehen. Wenn du aber jetzt einen der beiden Parteien bedrängst, indem du seinen Onkel vorsprechen lässt oder seinen Arbeitgeber vorsprechen lässt, dann sind das Leute, vor denen man sich vielleicht schämt, Nein zu sagen, aber im Innersten ist man immer noch unzufrieden. Das heißt, man gibt sich zufrieden, man sagt, ist einverstanden mit dem Sulh, aber in Wirklichkeit hat man das nur gemacht aufgrund der Person, die zu einem gekommen ist. Und das ist ein Problem, weil man will Zufriedenheit haben. Und das ist auch der Sinn des Richtens überhaupt. Also das größere Thema zu diesem ist ja überhaupt das Urteil zwischen den Menschen als Richter. Die Rechtsprechung. Der Sinn der Rechtsprechung ist es, Streitigkeiten zu beenden. Das ist der Sinn, die Aufgabe eines Richters. Dann soll man wissen, als Muslih, als Schlichter, dass man nicht immer akzeptiert wird. Und dass nicht immer die Leute den Vorschlag zur Versöhnung einfach so akzeptieren. Und wir haben im Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ein schönes Beispiel, dass auch er nicht immer akzeptiert wurde, wenn er den Vorschlag gemacht hat. Einmal hat er alaihi sallallahu alaihi wasallam den Vorhang seines Zimmers oder seine Häuslichkeit geöffnet und weil zwei Leute sich gestritten haben in der Moschee und der eine die Begleichung der Schulden vom anderen verlangt hat. Und dann hat der Prophet a.s. dem Gläubiger gesagt, erlasse die Hälfte der Schulden. Und er sagte dem Schuldner, begleiche die andere Hälfte. Und sie haben gesagt, wir hören und gehorchen und haben es gemacht. Das heißt hier, das war ein Versöhnungsvorschlag, den sie akzeptiert haben. In der berühmten Geschichte von Barira, radiallahu ta'ala anha, sie war eine Sklavin, die von Aisha, radiallahu anha, freigekauft worden ist. Und wenn man damals einen Sklaven hat frei werden lassen, hat Allah subhanahu wa ta'ala einem in diesem Leben belohnt noch vor dem nächsten Leben. Warum? Weil man den sogenannten Wala dadurch erhält. Der Wala ist ein Verhältnis zwischen dem ehemaligen Sklaven und demjenigen, der ihn freigelassen hat. Diese Wohltat erhält man diesen Anspruch. Dieser Anspruch bedeutet unter anderem, sollte dieser eines Tages sterben und keine Erben haben, dann erbt derjenige, der ihn freigelassen hat. Okay? So, und das hat Aisha gemacht, also Aisha hat Barira freigelassen. Barira war aber verheiratet. Und weil sie verheiratet und ihr Mann war, war immer noch ein Sklave. Und dann hat sie gesagt, ich möchte mich von ihm trennen. Also damals der Prophet ﷺ hat jemandem, wenn er befreit worden ist, das Recht gegeben, sich von seinem Ehepartner zu trennen. Warum? Weil das ein starkes Hindernis ist in einer Gesellschaft, wenn man ein freier Mensch ist und der Ehepartner ist kein freier Mensch. Das gibt es eben praktische Probleme. Und Barira hat sich dann entschieden, sie möchte sich von ihrem Mann trennen. Sie möchte nicht mehr mit ihm zusammenbleiben. Aber er wollte unbedingt zusammenbleiben. Und dann ist ihr Mann zum Propheten gegangen, alaihi salam. Er hat ihm gesagt, er hat ihm darum gebeten, dass er doch ein gutes Wort bei Barira einlegen soll. Und dann hat der Prophet alaihi salam das gemacht und ihr sinngemäß gesagt, bleib doch bei deinem Ehemann. Und dann hat sie ihn gefragt, alaihi salam, ist das ein gutes Wort, das du einlegst, oder ist es ein Befehl? Er sagte, das ist nur ein gutes Wort, das ich einlege. Er sagte, ich möchte mit ihm nicht zusammenbleiben. Okay? Und dann hat sie sich von ihm getrennt. Insofern, wenn jemand wie unser Prophet nicht immer akzeptiert wird als Muslih, dann unser einer braucht sich nichts vormachen. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist nicht das Ergebnis, ob du akzeptiert wirst oder nicht, sondern wichtiger ist was, dass du den Sulh machst und dass du nach dem Wohlgefallen Allah strebst. Allah sagte, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Das heißt, und wer dies macht im Trachten nach Allahs Angesicht, dem werden wir eine gewaltige Belohnung geben. Er hat nicht gesagt, wer dabei erfolgreich ist, wer die Versöhnung erreicht, wer die Versöhnung erzielt, dem werden wir... Nein, hat er nicht. Er hat gesagt, wer das macht, das heißt, wer versucht zu schlichten zwischen den Menschen, dieser Vorgang, der alleine hält schon die Belohnung, wenn er es für Allah gemacht hat. Und deswegen, genau wie der Da'ia oder der Khatib oder wer auch immer, er macht seine Aufgabe unabhängig vom Ergebnis. Unabhängig vom Ergebnis. Ergebnis ist ja auch nicht in seiner Hand. In seiner Hand ist maximal, dass er die gute Tat vollendet. Tamam. Wer heißt es? Das Problem ist auch, bei solchen Sachen, dass es kann sein, dass eine Partei die Versöhnung nicht akzeptiert, den Versöhnungsvorschlag. Und dass sie auch diesen Grund nicht nennen kann. Wie Imam Malik sagte, rahimahullah ta'ala, nicht jeder kann seine Entschuldigung nennen. Nicht jeder kann seine Entschuldigung nennen. Es gibt manchmal Dinge, wenn du sie sagst, dadurch verursachst du vielleicht noch ein größeres Problem. Aber du kannst es einfach nicht sagen und auch nicht dem Schlichter sagen, er hat keine Kenntnis darüber, er hat eine Information nicht, die eine Person über die andere Person hat. Und deswegen, manchmal muss man einfach hinnehmen, dass es eben nicht funktioniert und dass manche Leute auf ihr Recht beharren. Jetzt gibt es verschiedene Kategorien von As-Sulh. Es gibt einmal, also wir haben drei verschiedene Kategorien von As-Sulh und das spielt eine Rolle, was die Gesetzlichkeit angeht. Wir haben einmal den sogenannten Sulh an Iqrar. Sulh an Iqrar bedeutet, dass wir einen Sulh haben, der aufgrund eines Geständnisses geschieht. Okay? Ein Sulh, der aufgrund eines Geständnisses geschieht. Dann haben wir als zweites einen Sulh, der aufgrund aufgebaut ist auf einer Ablehnung. Das nennt man Sulh an Inkar. Und wir haben die dritte Möglichkeit, wir haben Sulh aufgebaut auf Schweigen, Sukut. Das sind drei Möglichkeiten, die es gibt. Und die erste, wir machen für jedes ein Beispiel Und das reicht dann auch für heute, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und dann können wir beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, anfangen, die Kategorien zu besprechen. Erstes Beispiel ist, wie gesagt, Sulh aufgrund eines Geständnisses, Iqrar. Ihr wisst, Geständnisse, das sind die stärksten Beweise überhaupt. Warum? Weil Geständnis bedeutet, jemand gibt zu, etwas Falsches gemacht zu haben. Und in der Regel macht das niemand Vernünftiges, es sei denn, es ist auch tatsächlich so. Niemand gibt normalerweise zu, einen Fehler gemacht zu haben, eine Sünde begangen zu haben, Schulden auf sich genommen zu haben, weil das ist alles zum eigenen Nachteil. Und wenn er es trotzdem macht, dann kannst du davon ausgehen, dass er im Recht ist. Ja? Deswegen ist es stärker als ein Zeuge, stärker als andere Beweise. Und diese, deswegen nennt man, sagt man auf Arabisch, Al-Iqrar Sayyidul Adillah. Das heißt, der Iqrar, das Geständnis, ist das, der stärkste Beweis. Ja, der Beweis schlechthin. Weil wenn jemand bezeugt, gesteht, braucht es keine Beweise mehr. Alles. Zwei Leute streiten sich, A und B. A sagt zum Richter, B schuldet mir 10.000 Euro. Daraufhin sagt der Richter zu B, stimmt das? Und B sagt ja. So, jetzt hat er das zugegeben, richtig? So, in diesem Fall jetzt, Frage ist, kann es jetzt zu Sulh kommen? Selbstverständlich. Gibt gar kein Problem. Wir wissen, wer im Recht ist. Und wenn es zu Sulh kommt, ist es eindeutig so, dass die Person A von ihrem Recht absieht. Richtig? Anders kann man sich Sulh nicht vorstellen, als dass A von seinem Recht absieht, ob das 100 Euro oder 1000 Euro oder alles oder die Hälfte, irgendwas muss er von sich absehen, dann würde es zum Sulh kommen, ansonsten die Rechtsprechung ist ja klar. Und das haben wir auch in dem Hadith, was ich vorhin erwähnt habe, wo der Prophet dem einen gesagt hat, erlasse die Hälfte der Schulden. Und sagte ja, und der andere sagt, okay, ich begleiche die andere Hälfte. Beide haben sich geeinigt und keiner hat geleugnet, dass er überhaupt Schulden hat und so weiter. Die zweite Art ist, wie wir gesagt haben, Sulh aufgebaut auf Ablehnung, auf Inkar, auf Leugnung. Ja? Jemand leugnet, dass er, ihm Unrecht ist. Das heißt, in diesem Fall, A sagt zum Richter, B schuldet mir 10.000 Euro. B sagt, der Richter sagt zu B, stimmt das? Er sagt nein. B sagt, ich gestehe die Schulden A gegenüber nicht ein. Jetzt hat A die Möglichkeit von B den Schwur zu verlangen. Ja, hat die Möglichkeit zu ihm sagen, schwöre bei Allah, dass du bei mir keine Schulden hast. Natürlich, sofern es keinen Beweis gibt. Wenn du Beweis gibt, brauchst du nicht ihm verlangen, zu schwören. Und jetzt kann es sein, dass B sich weigert. Jetzt kann es sein, dass B sich weigert. Wenn B schwört und sagt, Wallah, ich habe keine Schulden bei ihm, die Sache ist vorbei. Aber wenn B sagt, ich weigere mich zu schwören, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er denkt, er hat keine Schulden, er hat aber Angst, dass er es nur vergessen hat, er fürchtet sich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören bei seinem Namen und hinterher vielleicht doch im Unrecht gewesen zu sein, weil er es vergessen hat oder ähnliches, dann in diesem Fall kann man jetzt auch den Sulh anwenden, um den, die Rechtsprechung ist klar, ja, die Rechtsprechung ist klar, allerdings aufgebaut auf Ablehnung in diesem Fall. Aufgebaut auf Ablehnung, weil er hat nicht zugegeben, dass er Schulden bei A hat. Und der dritte Fall ist eben Sulh aufgebaut auf Schweigen. Das wäre so viel wie, wenn der Richter B fragt, hast du Schulden bei A? Und B sagt gar nichts. Er gibt es weder zu, noch weigert er sich. Auch hier die Rechtsprechung ist klar, dass A dadurch eigentlich im Recht ist. Aber aus bestimmten Gründen kann es sein, dass hier Sulh sinnvoll ist. Einfachste Beispiel, wenn B nicht viel Geld hat und man davon ausgeht, dass B niemals seine Schulden begleichen wird, ja, dann sagt man eben, guck mal, was kannst du von den Schulden begleichen? Die Hälfte, was meinst du? Nimmst du lieber die Hälfte besser als gar nichts? Ja? Und dann beenden wir den Fall. Und dann kann sein, dass A sagt, ich bin damit einverstanden. Dann ist die Sache erledigt. Wallahu a'lam. An dieser Stelle machen wir Stopp und beim nächsten Mal reden wir dann ein bisschen ausführlicher über den Sulh aufgebaut auf einem Geständnis auf Iqrar. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.